Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr reden wollt, euch mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Jetzt hier live im Radio, bei 1Live, im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Ihr müsst halt nur meine Telefonnummer wählen und die ist auch noch kostenfrei für euch. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, Hans, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Hans. Ich wollte eigentlich schon gestern in deine Sendung, nur kam ich ein bisschen zu spät. Die geheimen Wünsche der Frauen. Ja, ich rufe aus Österreich. Aus Österreich, das ist ja, schön. Ja. Gut, ja. Ja, das hätte gestern besser hineingepasst als heute, aber macht nichts. Macht nichts. Folgendes, die geheimen Wünsche der Frauen oder der Frau. Ja, meine Freundin wünscht sich, dass ich sie beim Sex würge. Ja. Das ist nicht alles. Dass du sie beim Sex wirkst. Wir sind darauf gekommen, also ich bin darauf gekommen, dass das nicht alles ist, sondern ich muss sie auch an den Brustwarzen ziehen. Also dass es mir anfangs schon etwas grauenvoll vorkommen. Ja. Also, wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 55. 55. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind mit Unterbrechungen 30 Jahre zusammen. Ich bin inzwischen geschieden. Und also wie gesagt, das war immer meine Freundin. Und ja, also begonnen hat das ganz. Und sie hat, kleiner Hinweis an meine Technik, ich höre mich als Echo. Du hörst dich als Echo, dann geh ein bisschen weiter weg. Ja, das, glaube ich, liegt nicht an dir, aber wir kriegen das schon umgedreht hier irgendwie. Ist das so besser? Ja, es liegt nicht an dir, Hans. Es liegt nicht an mir. Jetzt ist es auch schon besser. Als deine Freundin diese Wünsche zum ersten Mal geäußert hat, wie hast du darauf reagiert? Sie hat sie nicht geäußert. Ich bin jetzt über sehr kuriose Weise darauf gekommen. Und zwar bin ich Regatta-Segler eben in Österreich. Mhm, ja. Und ich habe eine Regatta sehr erfolgreich abgeschlossen. Und die Anspannung war sehr groß. Und dann habe ich gesagt, sie soll mit mir noch einmal aufs Boot gehen und wir fahren hinaus. Mhm. Und dazu kam es nicht, da der Wind zugelegt hatte. Klar, da geht nichts, ne? Ja. Das Segeln oder dann sind wir nach Hause gefahren mit dem Auto und sie hat mir es dann auf der Fahrt in unsere Stadt erzählt. Auf dem Sitz gemacht. Also ich bin gefahren und musste dummerweise an einer Ampel stehen bleiben. Mhm. Und neben mir stand auf einmal ein großer Reisebus mit, wie ich dann gesehen habe, lauter Schweizern. Und die haben dann ganz, ganz entgeistert und begeistert in unser Auto gesehen, weil ich aber relativ groß. Sie hat dich befriedigt gerade. Sie hat mich befriedigt. Aber da wusstest du ja noch nicht, dass sie gewürgt werden will. Nein. Darum sage ich, es war jetzt sehr kurios. Und ich wollte sie darauf aufmerksam machen, dass da ein Bus neben uns steht. Ja. Und habe sie am Genick gepackt und wollte sie dann losreißen. Also. Und ich kenne ihre Laute, ihre Lustlaute. Und ich merkte, da stimmt was nicht. Und die hat dann nicht aufgegeben und mir war es dann eigentlich egal, weil der Bus fuhr und wir fuhren dann auch wieder. Ja. Und bei der nächsten Ampel stand man wieder. Aber gut, das war nur das. So hast du es entdeckt, so bist du drauf gekommen auf jeden so Fall. So bin ich eigentlich jetzt, drauf. Jetzt erzähl mir doch mal, wie sehr du sie wirken musst, bis sie richtig in Fahrt kommt. Jetzt ist folgendermaßen, ich habe sie dann angesprochen darauf und sie gesagt, jawohl, das möchte sie haben. Und wir haben dann beim nächsten Mal, habe ich mich dann herangetastet an ihren Hals und sie hat dann irrsinnig das als lustvoll empfunden. Mhm. Und ich bin an und für sich wirklich kein, also ich habe das. Also du kniest dann wirklich über ihr und drückst ihr die Kehle zu. Ich habe mit ihr Geschlechtsverkehr und würge sie dabei. Und du musst dir jetzt vorstellen, ich habe jetzt 70 Kilo und bin mit beiden Händen an ihrem Hals. Mhm. Und wie gesagt, ich bin wirklich kein absoluter friedlicher Mensch. Aber wie stark wirkst du sie? Ja, Moment, das kommt jetzt, bis sie blau wird. Und zwar haben wir ausgemacht. Bis sie blau wird? Bis sie, ja natürlich, bis die Augäpfel herauskommen. Nein. Natürlich, ja, und darum sage ich, das ist das Kuriose, das wollte ich dir gestern erzählen. Ja. Das glaubt kein Mensch. Und, ich erzähle es auch niemandem, ist ja klar, das hat niemanden zu interessieren, was wir machen. Ja. Weil wir machen das, was uns gefällt. Ja. Und wir haben allerdings ausgemacht, dass es ein Notsignal gibt. Das heißt, ich zähle prinzipiell bis 8, maximal bis 9. Ja. Und dann hat der ganze Spaß ein Ende. Weil sie kann sich ja nicht mehr bemerkbar machen. Sie kann sich nicht mehr, sie kann sich nicht mehr sie kann sich nicht mehr melden, ne? Das geht nicht mehr, ne? Also wenn du mal aus Versehen bis 10 zählst, wäre es vielleicht... Das könnte schon Lustmord sein, ne? Ja. Ja, also bei aller Lustigkeit, das Ganze ist ja doch irgendwo auch sehr ernst. Ja, natürlich, ja. Und vorhin, ich habe dann das Notsignal ausgemacht, das heißt, sie muss mir dann im Notfall auf die Hand klopfen. Wenn sie das noch kann, ne? Ja, gut, irgendwo sind ja die Hände, ne? Aber Hans, es ist verständlich, dass du natürlich deiner Freundin so lustvoll wie möglich gestalten möchtest und wenn sie das will, dass du das dann auch machst, aber hast du nicht Angst, dass dennoch mal ein erotischer Unfall dabei passiert? Ja, gut, wir praktizieren es jetzt schon einige Zeit und wir natürlich, ich lebe nicht mit Angst, sonst könnte keinen Verkehr haben. Ja, ne? Ja. Dann stimmt da irgendwas nicht, ne? Bei mir, ne? Ja, ja. Dann funktioniert. Nein, es ist so, dass wir jetzt sehr eingespielt sind in dieser Hinsicht und es funktioniert gar irrsinnig gut und sie findet da irrsinnige Lustbefriedigung an dieser ganzen Sache. Und dazu kommt noch, dass ich sie abwechselnd an den Brustwarzen ziehen muss und das ist mir eigentlich schon ein bisschen zu viel. Also das Würgen geht noch, aber das... Das Würgen geht noch. Ja. Aber nee, auch das ist natürlich so eine Frage, wenn man selbst eigentlich nicht so veranlagt ist und das scheinst du ja nicht zu sein, ne? Ja. Und jetzt kommt... Dann macht man das ja nur dem anderen zuliebe. Nein, das stimmt nicht. Das ist ja das Kuriose an der ganzen Geschichte, dass ich irrsinnig angetörnt werde. Ach so. von diesen Gewalttätigkeiten und Anführungszeichen. Und zwar gibt es mir einen besonderen Kick, der die ganze Sexualität noch einmal verstärkt. Also ist es eine optimale Lösung. Ihr beiden habt euch gefunden und ihr macht Sachen miteinander, die sind zwar extrem, aber euch beiden machen die Spaß. Ja, so ist es. Und ihr habt einen Weg gefunden, das zu praktizieren. Jawohl, genau so ist es. Und das Interessante ist, sie kriegt keinen Orgasmus, sie kriegt schon einen Orgasmus, nur befriedigt sie sich nebenbei noch selbst. Aha. Ich liege auf ihr drauf, ich würge sie und sie befriedigt sich nebenbei noch selbst. Also das kannst du nicht vorstellen. Das ist ja ein Bild für die Götter. Das ist absolut, darum wollte ich gestern das unbedingt anbringen, nur bin ich nie durchgekommen, da ich aus dem Ausland anrufe. Ja, ja. Und dein Kollege hat mir freundlicherweise das jetzt ermöglicht, auch dir und dem Publikum da ein bisschen zu erzählen. Also, durchaus interessant. Ja. Ich wünsche viel Spaß, dass aber auch dann wirklich nie was passiert, ne? Ja, natürlich. Ist auch in meinem größten Interesse. Ja. Ist ganz klar. Lieber Hans, herzliche Grüße an deine Freundin. Vielen Dank. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Gute Nacht, servus. Tschüss. Servus. Sandra, 29, guten Morgen. Ja, hallo Sandra. Ist Sandra, ja. Oh, ich bin total aufgeregt. Das kriegen wir schon hin. Okay. Du rufst nicht aus Österreich an, das höre ich jetzt schon in der Leitung. Bayern. Aus Bayern, das ist ein bisschen näher für uns hier. Ja. Was ist dein Thema? Okay, also es ist so. Ich habe seit 5,5 Monaten eine Freundin. Ja. Das ist nicht meine erste so gesehen. Und jetzt haben wir erst so einen Streit gehabt, einen ziemlich heftigen. Und zwar hat sie sich nie sagen trauen und jetzt hat sie mir endlich eröffnet, dass sie der Meinung ist, wir, also auch sie, sollten jedes Mal vorm Sex geduscht sein oder gebadet. Sagt sie. Ja. Nach 5,5 Monaten. Ja. Wart ihr nicht so ganz sauber vorher? Ach, was heißt nicht ganz sauber? Normal. Ich finde das total in Ordnung und jetzt hat sie das gesagt. Das heißt ja, dass ihr irgendetwas vorher nicht gefallen hat, ne? Ja, sie hat auch, ich habe sie dann gefragt, ja, wie war denn das vorher dann für dich? Ich war ja nicht jedes Mal frisch gewaschen. Dann hat sie gemeint, es wäre nicht so toll gewesen. Was genau hat sie denn kritisiert? Wo war es denn nicht richtig sauber? Ja, das... Traust du dich auch nicht so zu fragen? Doch, also... Sie meint halt, der alte Schweiß, der sich dann, ihre Worte, der sich dann zersetzt. Mhm. Das mag sie aber bei sich selber auch nicht. Also das heißt jetzt auch nicht, dass ich unbedingt besonders schrecklich rieche. Hast du das denn gemerkt, wenn ihr beiden Sex miteinander hattet, dass sie, also in der letzten Zeit, dass sie ein bisschen vorsichtiger war oder sich nicht so hat gehen lassen? Nee, ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Also die Post ging schon ab? Ja, schon. Mhm. Es war, also ich meine, es ist nicht meine erste und ich muss sagen, es war eigentlich auch für mich zumindest immer, also ziemlich schön und Aber jetzt hat das natürlich auch eine ganz blöde Auswirkung, ne? Ich wäre jetzt an deiner Stelle schon ein bisschen irritiert. Ja, ich bin total verunsichert, weil... Verständlicherweise, ja. Das nimmt mir die... Ich meine, das nimmt einem wirklich die Spontanität. Total. Immer erst in die Badewanne und alles schrubben und einsprühen und weiß ich was alles und dann ins Bett... ist nicht so, dass deshalb das war. Ja, und jetzt weiß ich auch nicht, was ich mit dir machen soll. Jetzt habe ich halt schon mit ein paar Freunden geredet, Freundinnen und so, was die das sagen. Und naja, gut, die werden auch nicht... Weißt du, Sandra, ist halt ja noch so ein anderer Aspekt. Das bedeutet ja auch, dass deine Freundin dich nicht so nimmt, wie du bist. Ja, das habe ich ihr gesagt. Eigentlich müsste sie ja auch, wenn du nicht... Wenn du ein bisschen nach dir riechst, ist das doch auch okay. Das muss sie ja auch dann auch mögen und lieben eigentlich. Ja, das habe ich ihr auch gesagt, aber da lässt sie sich nicht erweichen. Sie sagt, ich habe gesagt, ich fühle mich halt irgendwie abgelehnt, ja, weil ich finde schon, dass es schön mit ihr ist und also auch so halt, wir können es eigentlich auch gut unterhalten, das finde ich besonders wichtig und... Würde mich auch völlig verunsichern, da würde ich ständig denken, oh Gott, du bist gerade, hast gerade ein bisschen geschwitzt unterm Arm und dann darfst du sie gar nicht umarmen, weil da könnte ja irgendwie ein bisschen was rüberwallen an Gerüchen und so. Ja, es war neulich zum Beispiel so, wir waren also zusammen in der Früh unter der Dusche halt nach dem Aufstehen und dann, ich benutze schon Duschgel und so, habe ich mich halt selber gewaschen und dann hat da, das war an dem Tag dann und dann hat sie schon an mir geschnüffelt, wirklich, unter meinen Armen, hat gemeint, das muss nochmal gewaschen werden. Also schon extrem. Und ja, wirklich sehr extrem. Und ich weiß es nicht. Ich würde ja wirklich dann so auch für mich denken, die liebt dich nicht richtig. Ja. Ne? Wenn sie sich da so fimschig, wie wir in Köln sagen, also zimperlich anstellt, was ist denn mit der Dame los? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe schon gefragt, ist vielleicht das Problem, liegt das vielleicht tiefer? Vielleicht in der Vergangenheit? Ja, also ich habe sie auch gefragt, wie es vorher war. Sie war vorher mit ihrem Freund zusammen. Und dann gesagt, ja, wie war das denn mit dem bitte? Und dann hat sie gesagt, ja, der hat jedes Mal mit ihr vorher geduscht oder gebadet. Mhm. Und das will ich mir eigentlich auch ersparen. Mhm. Schwierige Sache. Also mich würde es, wie gesagt, auch irritieren und mich würde es auch ein Stück zurückwerfen in meiner Verliebtheit. Das hat mich total zurückgeworfen. Ja. Also ich muss sagen, wenn man jetzt im Moment jemand über den Weg laufen würde, den ich auch toll finden würde, dann... Ach so, wärst du weg? Ich glaube schon. Oh ja, es ist so weit, dass das du so deine... Schlimm, ja. Ich meine, nach 3,5 Monaten ist man ja eigentlich noch frisch und groß verliebt. Ja. Aber wenn du jetzt schon so auf Distanz gehst, dann... Ja, zurzeit bin ich auch echt froh, wenn ich sie nicht sehen muss, muss ich sagen. Mhm. Es hat mich nicht wirklich so verletzt persönlich, das kann man gar nicht sagen. Also es gibt drei Lösungen. Entweder jetzt wirklich die Biege machen oder es mal drauf ankommen lassen, mal so ein bisschen weiter versuchen so zu leben oder nur noch Sex in der Badewanne. Also Letzte auf keinen Fall, finde ich, oder? Nein, natürlich nicht, das ist doch bescheuert. Ich finde das auch ein bisschen pervers, muss ich sagen, wenn man sich so sehr anstellt. Aber ich merke schon, du bist sehr angeknackst. Ja. Lass es mal noch ein bisschen laufen, vielleicht erledigt sich das Ganze von alleine dann. Ein Kompliment für dich und deine Person ist es wahrlich nicht. Nee. Mhm. Ja, ich meine, ich habe dann meine langjährige Ex-Freundin noch gefragt, mit der ich 3 Jahre zusammen war. Die hat auch eine feine Nase. Und die hat auch gesagt, also da übertreibt sie schon ganz schön. Ja, ich glaube es allerdings auch. Wenn die sich nicht auf dich einstellen kann, dann soll sie woanders hingehen. Also anpassen? Nein, auf keinen Fall. Ja, das denke ich nämlich selber auch. Nein, ich will mich auf keinen Fall so weit anpassen, weil das ist meine eigene Person. Weißt du, Sandra, in Reinlichkeit, in Ehren ist gar kein Thema, ne? Aber wenn das so übertrieben ist, muss das wirklich nicht sein. Also. Naja. Schöne Grüße nach Bayern. Okay, ich wollte noch sagen, ich finde es toll, wie du mit den Leuten so umgehst. Dankeschön. Ja. Das freut mich, dass du das sagst. Ja. Tschüss, Sandra. Ja, dann noch schöne Sendung. Jo, tschüss. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Annelie ist da. Annelie ist 56 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Annelie, was ist dein Thema? Ja, mein Problem ist irgendwo, habe ich eben schon gesagt, ich bin seit 93 brustamputiert. Ich hatte Brustkrebs. Ja. Und aber die Lymphknoten und alles war nicht befallen. Also ich habe weder Chemotherapie noch Bestrahlung gebraucht, alles drumherum. Und ich habe einen Mann, der sehr auf ästhetische Sachen, also Frau ist ästhetisch und muss komplett funktionieren, aber das heißt funktionieren ist Quatsch. Jedenfalls, die muss so aussehen. Und seit 1993 hat mein Mann mich noch nicht nackt gesehen. Also wenn wir jetzt schlafen, zusammen schlafen, wenn überhaupt die letzte Zeit, dann immer nur, ich immer nur im T-Shirt. Ja. Hast du beide Brüste abgenommen? Nein, eine. Eine. Und der hat seit 93 dich nicht nackt gesehen. Nein. Und wenn wir, jetzt ist es damals noch häufiger, aber es wird immer seltener. Also das letzte Mal geschlafen zusammen haben wir ja voriges Jahr im November. Voriges Jahr im November, also ja. Über ein Jahr jetzt schon her. Über ein Jahr her. Er ist zwar nett und liebevoll zu mir, und hält auch zu mir, aber irgendwo hat er sich in die Arbeit jetzt gestürzt. Annelie, ist das eine Sache, die vielleicht nur in deinem Kopf stattfindet? Oder habt ihr auch mal drüber geredet und hat er sein Missfallen da auch zum Ausdruck gebracht? Nein. Mein Mann ist ein Typ, der redet überhaupt nicht. Also wenn ich ihn anspreche, der macht er dicht. Und aber was irgendwo ist, ist sein Verhalten mir gegenüber. Ja, aber du hast ihn darauf auch noch nie angesprochen. Nein. Weil du gar keine, weil du denkst, das bringt eh nichts. Nein, das bringt nichts. Und auch er vermeidet, auch wenn wir jetzt zum Beispiel über Tag mit ihm abends wollen essen gehen, ich gehe ins Schlafzimmer, will mich umziehen, dann bleibt er mindestens 10 Minuten draußen, um das nicht zu sehen. Ich habe hier eine Brustprothese. Wie viele Jahre seid ihr zusammen? Was? Wie viele Jahre seid ihr zusammen? Über 20. Über 20 Jahre. Über 20 Jahre sind wir schon zusammen. Tut dir das nicht sehr weh, dass dein Mann sich so dir gegenüber verhält? Ja, es tut schon halt weh. Ne? Und er hat sich jetzt aber in die Arbeit vergraben. Ne? Er ist ein Work-Alkoholik, wie man so schön sagt. Und früher hat er das privat am Wochenende gemacht. Jetzt bringt er sich irgendwie noch Arbeit am Wochenende zu Hause. Ne? Und sitzt dann nur am Wochenende da und arbeitet auch. Und jetzt haben wir auch schon so Schlafenszeiten. Er ist schon um 10 und 11 im Bett. Und ich gucke dann Fernsehen. Und so bin ich auf dich geraten, weil wir verkabelt essen. Bayern und so weiter. Aber weißt du, ich habe auch so den Eindruck, dass du dich zu sehr ihm unterordnest und dich zu sehr ihm anpasst. Dass du seit 7 Jahren dieses jetzt so mitmachst. Dass du noch nie offensiv mit dir und mit dem, was nun mal geschehen ist, umgehst. Ja. Dass du das Spielchen so mitmachst. Ja. Dass du im T-Shirt mit ihm schläfst. Dass du dich heimlich umziehst. Zeig ihm das doch mal. Geh doch mal nackt durch die Wohnung. Ja, das tut er nicht. Wenn ich das tue, dann machst du die Klappe runter. Ne? Ja, aber du hast es ja noch gar nicht gemacht. Doch, ich hab's schon mal versucht, denke ich, jetzt bleibst im Schlafzimmer und wartest ein bisschen länger mit dem Umziehen, bevor ich meine Brustprothese anhatte und so weiter. Und denke ich, jetzt machst du ein bisschen länger, er macht die Tür auf, klatscht wieder zu. Ja, aber du machst es auch natürlich sehr vorsichtig. Ja. Letztendlich müsstest du es mal drauf ankommen lassen. Annelie, du sagst jetzt zwar zu mir, das bringt überhaupt gar nichts, aber ich würde es erst glauben, wenn du es wirklich versucht hast. Geh offensiver damit um und sag es ihm und sag ihm, dass dir das sehr weh tut. Ja, ist klar, das stimmt schon. Wie ist denn die Ehe eigentlich so in den 20 Jahren gewesen? Fand ich recht gut. Recht gut. Das ist meine zweite Ehe, auch seine zweite Ehe, fand ich immer ganz gut verfahren. Und ihr geht auch so im Alltag respektvoll miteinander um und du würdest sagen, da ist schon auch eine sehr tiefe Bindung zwischen euch beiden. Ja, das ist gut, ja, das stimmt so. So, und das ist doch eine Basis, auf der man auch miteinander reden kann. Ja, das stimmt auch, aber wenn man, für mich ja, aber für ihn nicht. Ja, aber du musst vielleicht das Eis mal aufbrechen. Wenn es keiner tut, davon alleine passiert es auch nicht. Indem du ihm das einfach mal so erklärst, dass du da große Schwierigkeiten mit hast. Das ist vielleicht dann für ihn auch ungewöhnlich, darüber zu reden. Aber irgendjemand muss ja mal den ersten Schritt machen und den Anfang wagen. Ja, er war schon immer ein Typ, mit dem man jetzt über Probleme oder sonst etwas nicht reden kann. Das war er schon immer. Du musst ihm das ja so klar machen, das ist doch eigentlich, natürlich, du hast jetzt eine Brust verloren, aber letztendlich ist es ja auch ein großes Glück, dass die Krankheit nicht weiter fortgeschritten ist. Ne? Dass man muss ja immer das Positive aus allen Sachen herausholen und die positiven Seiten sehen. Ja, das gehört dazu, aber was mich jetzt eben, was ich auch angerufen habe, stört, ist immer überall, es wird darüber geredet, tolle Busen, tolle Dings und ach Gott, und Aufbau und Silikon und kein Mensch denkt an die Frauen, die wirklich durch Krebs ihre Brust verloren haben. Ich glaube, man denkt mittlerweile schon daran. Und ich weiß, vor einiger Zeit war im Stern ein Großartikel darüber, ich glaube sogar mit Titelbild, wo Frauen sich auch haben fotografieren lassen, ja, die eine Brust verloren haben. Ich glaube, das nimmt einem auch selbst etwas die Hemmung und die Angst, damit umzugehen, wenn man halt nach außen sich zeigt. Und du musst es halt in deinem kleinen Kreis in deinem Mann gegenüber machen, finde ich. Ja, sicher, das ist einerseits klar, das stimmt mir schon, aber ich habe durch die ganzen Jahre jetzt ist es schon einige Zeit her, habe ich Angstzustände gekriegt, ich habe Herzverbessern, ich bin ein psychotherapeutischer Behandlung. Ja, siehst du mal, welche Auswirkungen das schon hat. Ich bin über anderthalb Jahre zu einer Psychotherapeutin gegangen und so weiter. Annelie, das hat nichts geholfen, ne? Ja, klar, weil das Grundübel auch vielleicht auch noch gar nicht beseitigt ist. Versuchen wir doch mal ein Versprechen zu machen. Dass du in den, sagen wir mal, in der nächsten Woche, wenn sich die Gelegenheit ergibt, du musst ja nicht gleich nackt vor ihm sitzen, aber es auf jeden Fall mal ansprichst bei deinem Mann. Und dann gucken wir weiter. Du kannst gerne nochmal anrufen, dass wir dann vielleicht weiter beraten, je nachdem, wie er dann sich geäußert hat und wie er reagiert, ja? Das ist aber nett von dir, danke, Domian. Alles Gute. Ich sag ja, ich hab's bis jetzt noch nicht, weil wir erst jetzt verkabelt worden sind, da habe ich jetzt erst lange in ja. Ich wünsche dir alles Gute dafür, für ja, dieses danke, Gespräch. Ja, wiederhören. Tschüss. Matthias, grüße dich. Hi. Matthias, du bist 14 Jahre alt. Ja, ich bin 14 Jahre alt. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Sucht nach Zigaretten. Du bist schon Raucher? Ich bin schon Raucher, ja. Wie viel rauchst du denn? Ich rauche ungefähr 2 Schachteln am Tag. 2 Schachteln am Tag? Mhm. Seit wann? Ich habe mit 9 angefangen. Mit 9 Jahren? Mit 9 Jahren. Und das hat sich jetzt so gesteigert bis heute? Zu den 2 Schachteln? Ja, früher habe ich nur so, nicht auf Lunge, nur auf Backe geraucht. Mhm. Und da meine Mutter raucht und ich ja immer Zigaretten genommen habe, ja, hat sich das halt gesteigert. Mhm. Durch meine Freunde habe ich dann halt angefangen mit Lunge zu rauchen. Mhm. Wo rauchst du denn hauptsächlich? Ja, eigentlich überall, außer im Wohnzimmer. Ja. Also meine Eltern sehen das nicht so gerne, wenn ich rauche, aber die wissen das. Ach, die wissen das auch. Also in deinem Zimmer kannst du rauchen, so viel du willst? Ja, ich darf nicht, aber ich mache das einfach. Mhm. Nun geht Rauchen ja ganz schön ins Geld. Geht ganz schön ins Geld. Unglaublich, ne? Wie finanzierst du das denn? Naja, also meine Mutter hat ja immer Zigaretten und ja, die nehme ich dann meistens welche. Oder ich mache das ganz einfach von meinem Taschengeld. Ich kriege gerade hier einen ganz pfiffigen Hinweis aus meiner Regie. Da hat meine Mitarbeiter haben gerade ausgerechnet, 2 Schachteln, das sind 12 Mark am Tag. Ungefähr. Das sind 340 Mark im Monat. Hätte ich es gar nicht so schnell rechnen können, weil ich nicht Raucher bin und weiß nicht, wie viel man da ausgeht. Das ist ja eine Menge Kohle, 340 Mark. Das bezahlst du mit deinem Taschengeld? Ja, nicht nur. Also meine Mutter, also die pumpe ich immer an als Vorschuss oder so. Oder manchmal zocke ich auch ein bisschen Geld. Wie genau? Wo genau? Ja, aus dem Portemonnaie von meinem Vater oder so. Also klaust du es? Mhm. Viel? Ja, kommt drauf an. Also ich versuche mich immer nicht erwischen zu lassen. Mhm. Und ja, meistens so 50 oder 100 Mark. Und das merken die nicht? Doch, das darf ich schon, aber meistens blocke ich immer ab und sage, ja, wie soll ich denn da drankommen und so. Achso, der Verdacht kommt schon auf dich zu? Der Verdacht ist schon da, weil ich habe schon auch ganz früh angefangen zu klauen. Mhm. Das sind ja alles üble Zeichen, ne? Üble Anzeichen. Du beklaust deine Eltern. Du rauchst mit 14 Jahren so viel Zigaretten. Was wahnsinnig ist eigentlich. Und du hast dich ja selbst jetzt gemeldet mit dem Thema Sucht. Das heißt, du selbst siehst es so, als wärst du wirklich regelrecht süchtig, ne? Ja, ich bin süchtig. Also wenn ich auch in der Schule, ne, rauche ich in meiner Rauchecke. Mhm. Und naja, da wird es immer schon ganz schön heiß. Ne? Wenn ein Lehrer kommt, wird gepfiffen. Mhm. Und ja, dann heißt immer Zigaretten aus. Mhm. Wer sich erwischen lässt, ist doof. Wahrscheinlich bist du der Einzige in deinem Umfeld, ne? In dem Alter, der so viel raucht, oder? Ja, eigentlich schon. Gibt es noch andere Probleme, auch mit Drogen? Bist du da? Drogen rühre ich gar nicht an. Alkohol? Ja, Alkohol eigentlich schon, aber nur freitags. Freitags nur? Und was trinkst du da? Ja, immer nur so ein bisschen Sekt oder ab und zu vielleicht mal so Uso. Ja, aber nicht so, dass du hackedicht bist? Nein, das war hast du einmal vorbekommen. So viel Zigaretten. Hast du denn von dir aus schon mal einen Versuch unternommen, das runterzufahren? Ja, und abzubrechen sogar? Ja, das war aber ganz schön krass. Nachdem ich halt erst und das letzte Mal so richtig dicht war, also richtig besoffen war, angetrunken, da habe ich gesagt, so, jetzt höre ich auf zu rauchen. Mhm. Ja, und das habe ich ungefähr 20 Stunden lang durchgehalten. Danach kam richtig die Entzugserscheinung und so. Mhm. war ich richtig krass zu meinen Eltern. Mhm. Das solltest du dir vielleicht auch nicht vornehmen, wenn du besoffen bist, sondern solltest du dir vornehmen, jetzt, wo du im Moment ganz klar bist. Ja, also, da war ich ja schon klar, das war irgendwie am Samstag war das. Achso, danach war das dann. Ja, klar, danach. Mhm. Also es muss was passieren, Matthias. Weil ich finde es schon schlimm genug, dass du deine Eltern beklaust. Überhaupt, dass du klaust. Es ist scheiße, ja, dass du klaust. Das hat schon in der letzten Zeit ganz schön arg aufgehört. Habe ich in der letzten Zeit, in den letzten 2 Monaten, also seit meinem Geburtstag, habe ich das dann nicht mehr gemacht. Ja gut, du hast es eine ganze Weile gemacht. Und ja, wenn du das Leben so weiterführst, wirst du es auch immer wieder machen. Und wenn man einmal angefangen hat zu klauen, jetzt beklaust du noch deine Eltern, was schon schlimm genug ist. In einem Jahr weiter klaust du vielleicht draußen irgendwo was, wenn du es haben willst. Und dann kannst du dir deine ganze Zukunft, ich weiß nicht, was du alles für Träume im Kopf hast, kannst du dir von der Backe kratzen, ne? Ja, das ist klar. Was will so, nur? Ja, nur draußen oder so, da habe ich auch nicht vor zu klauen. Da habe ich auch zu Hause habe ich schon aufgehört zu klauen, mache ich auch nicht mehr. Mhm. Gut. Aber du musst das ja mit dem Rauchen in den Griff kriegen. In dem Moment, wo du keine Kohle mehr hast, aber süchtig auf deine Zigaretten bist, besteht ja die Gefahr wohl, dass du es wieder machst, ne? Ja, sicher, auf jeden Fall. Also irgendwie muss das ja schon einmal einen Versuch gestartet, mit meiner Mutter zusammen aufzuhören. Mhm. Nur ich war der Erste, der das nicht in den Griff gekriegt hat. Mhm. Und danach hat meine Mutter auch wieder angefangen. Mhm. Also ich war nie Raucher. Und es gibt nun 1000 Tricks und 1000 Theorien, wie man zum Nichtraucher wird. Echt? Deswegen ist es jetzt ganz schwierig für mich, dir da einen konkreten Rat zu geben. Das weiß ich nicht. Aber ich kann dir wirklich nur sagen, zieh die Notbremse so schnell wie möglich. Aus Geldgründen, aus Gesundheitsgründen. Aus Gründen auch, dass du nicht auf die schiefe Bahn gerätst wegen der Klauerei. Ja, ich will auch nicht wissen, wie meine Lunge jetzt aussieht. Ja gut, es ist jetzt schon viel passiert, aber es wird ja alles nur noch schlimmer, wenn du es weitermachst. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Was machst du? Du bist doch Schüler, ne? Ja, ich bin auch Schüler. Ja. Was sind deine Pläne? Was willst du mal machen? Also irgendwie im EDV-Bereich. Also ich kenne mich schon sehr gut mit Computern aus, Innenleben und alles. Mhm. Und was für einen Schulabschluss möchtest du machen? Also ich bin zurzeit auf der Realschule und da halte ich mich schon richtig an letzter Schlaufe fest. Also den Realschulabschluss auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht sogar noch das Abitur, wenn du es irgendwie schaffen könntest? Naja, Abitur schaffe ich auf jeden Fall nicht, das ist klar. Mhm. Weil ich war auf dem Gymnasium, da bin ich runter. Mhm. Jetzt bin ich auf der Realschule und die Noten sind auch nicht die besten. Aber auf jeden Fall will ich mein Zeugnis aus dem Schlamm ziehen. Genau. So, dafür ist die absolute Grundbedingung für all das, was du vorhast, dass du auf keinen Fall auf die schiefe Bahn kommen darfst, klaumäßig. Ich sag's jetzt nochmal, auch wenn du jetzt sagst, ne, ich habe ja damit aufgehört. Aber da musst du wirklich rigoros mit aufhören, Matthias, sonst kannst du alles vergessen. Alles vergessen. So, das zweite Ding ist, du musst vor dem Rauchen runter. Und möglichst, glaube ich, rigoros. Da ich da wirklich nicht der Fachmann bin, würde ich gerne, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Vielleicht kann dir noch ein paar richtig praktische Tipps geben, wie du es klug anstellst, ganz von den Kippen wegzukommen. Ja, das finde ich nett. Du willst ja auch davon weg, ne? Ja, ich will auf jeden Fall davon ja, weg. Das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Dich muss man nicht bequatschen, du sagst, ich will. Du willst jetzt nur ein paar Tipps haben, wie du es am besten machen kannst, ne? Ja, genau. Kurz und schmerzlos. Ja, genau. Na, so schmerzlos wird es nicht werden. Es wird vielleicht ein bisschen schlimm werden. Musst du dann aber halt auch durch. Ja, da bin ich mir im Klaren drüber. Also, wenn ich schon ab und zu mal keine Kippen habe, und dann denke ich mir, ja, wenn ich jetzt keine Kippen mehr habe und so, dann lohnt es sich ja auch aufzuhören. Ja gut, dann habe ich halt meinen Tag geschafft, am nächsten Tag direkt, Mama, komm, kannst du mir bitte eine geben und so. Dann irgendwie mache ich die dann so heiß, ne, drohe ich die ab und zu auch mal, aber dann habe ich wieder eine und ja, dann ist wieder angefangen. Wie viele Kinder seid ihr eigentlich bei euch zu Hause? Also ich bin Einzelkind. Einzelkind, ja. Zum Glück. Ja. Ja, ich wundere mich auch, dass deine Eltern da nicht ein bisschen hart damit ihr umgegangen sind. Ja, die sind schon sehr hart zu mir. Also mein Vater, der kriegt das zum Glück nicht so mit, weil der ist immer, macht Überstunden und arbeitet auch. Aber deine Mutter ja, ne? Ja, die ist zu Hause und ne, irgendwann, ich meine, die will mich ja auch nicht quasi so leiden sehen und so. Wenn ich sage, so ja komm, dann geh irgendwo hin, geh nach draußen. Und so raucht die eine. Ja, aber lass mich damit in Ruhe. Das ist natürlich der falsche Ansatz. Du leidest ja letztendlich viel mehr, wenn du rauchst, als wenn du eine Weile leidest, entzugsentscheidungsmäßig. Ja, und dann hast du Ruhe, ne? So muss man es ja sehen. Ja, klar. So, Matthias, du legst bitte auf und wirst von uns, das heißt von meinem Psychologen, der heißt Ferdinand. Ferdinand heute? Genau, heute. Von dem wirst du zurückgerufen, okay? Okay. Alles Gute. Ja, nochmal einen richtigen guten Applaus an deine Sendung. Dankeschön, das ist ja nett von dir. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr 29 und 45 Sekunden und jetzt machen wir keine Pause. 1.30 Uhr und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne festes Thema. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr ganz einfach mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen haben wir prominenten Besuch mal wieder hier bei Domian. Dirk Bach, der Schauspieler und Komiker Dirk Bach ist hier und ihr könnt eine ganze Stunde lang hier mit Dirk Bach reden, ihn fragen, ihn kommentieren, ihn vielleicht auch kritisieren, was auch immer, ihm Komplimente machen. Dirk Bach stellt sich euren Fragen und euren Anmerkungen morgen hier bei Domian. So, bevor es weitergeht, gibt es ein bisschen Post, eine kleine Domian-Postecke. Ich habe eine SMS bekommen von Vanessa, 19 Jahre alt, noch zum Thema von gestern, die geheimen Wünsche der Frauen. Und die Vanessa schreibt, mein Wunsch ist es, mein geheimer Wunsch ist es, eine Nacht mit Domian zu verbringen. Müsste ich mir Vanessa erstmal anschauen und dann müssen wir mal gucken, was daraus werden könnte. Hallo Domian, schreibt Dunja, 22 Jahre alt. Mich interessiert wirklich brennend, ob Stefan Raab schwul ist. Ich beschäftige mich schon wochenlang mit diesem Thema. Mit jedem muss ich das ausdiskutieren und jede freie Minute denke ich darüber nach. Also Dunja, ich möchte dem Stefan Raab nicht zu nahe treten. Aber ich glaube mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass Stefan Raab nicht schwul ist. Das ist vielleicht jetzt für dich eine beruhigende Nachricht an die Dunja. Daniel aus Berlin schreibt, hallo Domian, ich finde deine Position in Sachen BSE zu radikal. Politiker sind auch nur Menschen und wir dürfen alle nicht jetzt in Panik verfallen. Also Daniel, ich finde, dass Politiker schon besondere Menschen sind, weil sie eine besondere Verantwortung tragen. Und ich bin der Auffassung, dass sie verdammt nochmal mit aller Rigorosität sich um unser Wohl kümmern sollten. Und ich glaube schon, dass dafür übrigens genießen sie ja auch die Macht, die wir, das Volk, ihnen verleihen. Und ich glaube schon, dass die ganze Katastrophe, die jetzt da auf uns allen bricht, natürlich verursacht ist und zu verantworten ist von Politikern, von wem auch immer. Man kann es ja gar nicht so richtig mit Namen benennen, aber es ist ja seit 10 Jahren das Ganze verschlampt worden. Deswegen finde ich, dass man da mit aller Härte schon seine Meinung äußern soll, um vielleicht auch ähnliche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, damit die einfach sehen, dass die Medien und das Volk halt ein sehr waches Auge auf alles hat. Nico aus Wermeskirchen schreibt, auf dem Cover von deinem neuen Buch über dich siehst du sehr muskulös aus. Man sieht ja deinen nackten Oberkörper. Trainierst du viel? Ja, das muss man, sonst kann man nicht so aussehen. Täglich, und das mache ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ein Fax habe ich noch bekommen von Carmen. Und die bezieht sich auf den Anrufer von vorgestern, der 1-Zentimeter-Penismann. Ich hatte ja jemanden hier in der Sendung gesagt, der hat einen Penis, der ist nur 1 Zentimeter lang. Und im irrigierten Zustand allerdings 16 Zentimeter. Und ich konnte es ja eigentlich gar nicht glauben, aber offensichtlich scheint es sowas zu geben. Carmen bestätigt das auch. Sie schreibt hier, dieses gibt es sehr viel. In der Altenpflege habe ich es sehr oft beobachtet. Auch mein Ehemann hat das und ist trotzdem ein sehr guter Liebhaber. Da schon seit 30 Jahren. Geht aber nicht in eine Sauna oder FKK. Er selbst leidet etwas darunter. Anatomisch ist es mir nach wie vor gar nicht vorstellbar, wie das funktionieren soll. Aber wenn ihr das mir hier so schreibt und der Anrufer hat es ja auch erzählt, dann mag es ja wohl offensichtlich auch stimmen. Ende unserer kleinen Postecke. Und jetzt bin ich verbunden mit Ilona. Und Ilona ist 45 Jahre alt. Ja, wunderschön. Überraschung, Domian. Hallöchen. Hallöchen. Hey, toll. Dieses das Thema, was du vorhin vorgelesen hast, ist auch meines. Das, stell dir vor. Die geheimen Wünsche der Frauen. Nee. Das, was du vorhin vorgelesen ich hast, so der 1-Zentimeter-Penis. Ach. Ja, stell dir vor, mein Mann hat auch so ein Teil. Ist das wahr? Und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du das Bild von dem Mann schon hast. Nee, noch nicht, aber so schnell kann es auch nicht gehen. Ja, schade. Lass mich durch die Post und dann bei uns. Ich werde dranbleiben und werde mich köstlich amüsieren, denke ich mal. Also dein Mann hat genauso eine Anatomie. Ja, und das Teil ist manchmal überhaupt nicht zu sehen. Da, wo sonst normalerweise der Penis rausguckt, da ist bei ihm nur eine sagen wir mal so, wie so ein Rüschenfältchen. So. Also das ist alles sehr viel Haut und sehr verknubbeligt. Und wie groß ist er, wenn er groß ist? Na, die 16 Zentimeter hauen schon hin. Auch 16 mindestens. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ja, aber das Teil fährt sich einfach aus. Ich meine, im Augenblick der Wahrheit kommt das Ding ausgefahren und weißt du was, ich kann dir was verraten. Ich meine, ich habe ihn auch zuerst gefragt, ob ich mit dir darüber sprechen darf. Ja, ja. Und er hat mir die Erlaubnis schmunzelnderweise gegeben. Das ist sehr nett von ihm, ja. Und wir haben eine 20-jährige wunderschöne Tochter damit gezaubert und ja. Er ist der erste Mann, ich war 23, als er mir also freihändig den ersten richtigen wunderschönen Orgasmus geliefert hat und das 9-mal hintereinander. 9-mal hintereinander. Ja. Aber trotzdem die Frage, als du ihn zum ersten Mal nackt gesehen hast, hast das du als junges Mädchen keinen Schreck bekommen? Das hat eine Weile gedauert. Er hatte ein paar Probleme, ja. Also er hat erstmal so ein bisschen gezögert und sich ein bisschen geschämt, glaube ich schon. Weil du wusstest ja, wie ein Mann aussieht und hast du das gesehen. Ja, das ist ein netter Mann. Ja, irgendwie habe ich also natürlich nicht laut gegeben, dass mich das schon verwundert, aber es hat ja nicht lange gedauert. Dann hat man gesehen, dass es also doch, dass da ein Geheimnis versteckt ist, was ein ziemlich fieses Geheimnis ist. Ja. Ich will diesen Mann, der zu dir gesagt hat, die Männer sollen sich mal beruhigen, wirklich Beifall klatschen. Er hat recht. Weil es kommt nicht auf die Länge drauf an. Man kann wunderschön auf einem etwas kürzeren Penis sitzen und reiten. Ja. Und man hat Vollkontakt, nämlich wie der Stecker in der Dose, ja. Ja, aber ich habe dem Anrufer ja schon gesagt und kann das dir jetzt auch nur sagen, ihr habt gut reden, wenn das Ding 16 cm lang ist. Ja. Aber ich habe schon mit Leuten hier geredet, die von 8 cm regiert, 7 cm gesprochen haben. Da ist der. Keine Erfahrung mit sowas. Da ist es nicht mehr so lustig, das Ganze. Ja, das glaube ich. Aber dass es das gibt, dass es also im stillen Zustand nicht zu sehen ist, also kaum zu vermuten ist. Ist völlig irre. Ja? Völlig irre, habe ich noch nie gesehen. Ja, ich bin gespannt auf das Foto von dem Anrufer. Weißt du, und du hast am Montag, glaube ich, du hast da gefragt, woher kommt dann die Fülle des Ganzen? Na, das ist das Blut, was da reinschießt. Das weiß ich auch. Und je kleiner das Teil vorher ist, umso steifer wird es nämlich. Weil diese langen Fleischpenisse, entschuldige, ich vermute mal, dass du auch so ein langes Fleischding hast. Ich zeige ihn euch jetzt nicht, wenn ihr es wahrscheinlich sehr gerne sehen würdet wollen. Ich beobachte deine Hände und weiß ungefähr, wie du aussiehst. Ah. Ja, weil nicht die Nase des Mannes, sondern die Hände des Mannes sind. Ehrlich? Die Hände sind. Ja, aber natürlich. Ja, die könnt ihr nicht verstecken. Also eine kleine Hand bedeutet Nee, das hat was mit dem Charakter der Finger zu tun. Charakter der Finger? Das kann ich dir jetzt nicht genau erklären, das weiß eine Frau einfach, wenn sie das Geheimnis mal rausgefunden hat, dann weiß sie das. Ja. Aber erzähl uns das Geheimnis, das ist doch sehr spannend. Wie muss denn ein Finger sein, um zu deuten, wie der Penis des Mannes aussieht? Mein Mann hat zum Beispiel ziemlich kurze, dicke Finger. Mhm. Und das ist das Frauenglück. Das ist ja ein altes Sprichwort, kurz und dick, ne? Kurz und dick, das ist ja, das Frauenglück. Ja, aber natürlich, das geht nicht darum, wie tief. Ich meine, wie meint ihr denn, ihr Männer, wie weit ihr in unseren Bauch reinstoßen müsst? Das geht nicht, das tut nämlich weh. Ja, ist mir völlig klar. Wenn das Ding zu lang ist, dann kannst du dich nicht bequem draufsetzen. Ich weiß. Aber nochmal zu der Anatomie. Also die Frage, es ist ja nun doch viel Gewebe nötig. Ja. Und das war meine Frage, wo ist dieses ganze Gewebe? Aber es scheint ja irgendwie so mehr innen zu liegen. Das erschlafft, wenn kein Blut drin ist und wenn das Blut reinschießt, dann sollst du mal sehen. Also. Ja. Aber dieses Gewebe, das weiß ich auch, das Gewebe liegt halt mehr im Körper. Dann, ja, ne? Bei den anderen Männern hängt es halt raus. Es zieht sich einfach zurück und bei den anderen Männern ist wohl mehr Gewebe, das nicht durchblutet werden kann. Und deswegen haben die eventuell auch mehr, habe ich auch schon Erfahrung, ja. Also die haben mehr Probleme, das Ding dann auch steif zu halten. Also du bist ja völlig begeistert von dem Kleinen. Ja, natürlich, von dem mein Kleinen. Gott. Ich kenne den Mann seit 78, ja. Also du liebst den kleinen Pimmel. Ja. So kann man das sagen. Hat er denn eigentlich Probleme so, ich habe es gerade ja vorgelesen hier in dem Fax, so in Sauna oder FKK oder Duschen mit anderen, schämt er sich da schon? Es ist so, dass er das nicht praktiziert. Also ich glaube nicht, dass er sich jetzt direkt schämt, weil er duscht ja auf Arbeit zusammen mit anderen Männern und ich kann mir vorstellen, ich bin ja da nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass die da schon Witze drüber machen. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber ich meine, er kann ja eine Tochter vorweisen. Und nach dem Motto, hast du deinen Pimmel zu Hause gelassen heute? Solche Sprüche könnten ja kommen. Ja. Männer unter sich, denke ich mir schon. Also, das war eine Rückmeldung auf den 1 cm Penismann. Ja, und ich bin gespannt auf dieses Foto, ja. Wir alle auch. Ja. dann werde ich nochmal Juhu schreien hier vor meinem Fernseher und sagen, ja genau, ganz genau. Wenn dieses Foto nicht ankommen sollte, werden wir dich nochmal anrufen, dann musst du ein Foto machen. Oha, da muss ich aber nochmal nachfragen um Erlaubnis, ja. Also wir verfolgen dieses Thema ja, weiter. Ja, schön, ja, aber keine Sorge, liebe Männer, ja, es kommt wirklich nicht auf die Länge drauf an, ja, sondern was da drin ist, ja, und wie der Mann damit umgeht. Du grüßt deinen Mann und danke schön, dass er es dir erlaubt hat, darüber zu reden. Ne? Ist auch eine tolle Sache, eine mutige Sache. Okay. Auf Wiederhören. Alles klar, tschüss. Tschüss. Ach, wen haben wir hier? Matthias. Matthias ist 50 Jahre alt. Ach, Matthias ist weggebrochen. Dann geht es weiter mit einer jungen Dame namens Ivana, 21 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Oh, du klingst aber weit weg und aus der Schachtel. Ja, ich höre dich auch etwas weit weg. Ja, wir versuchen es trotzdem. Ja, also mein Problem ist, also mein Freund möchte gerne Analsex mit mir haben und wir haben es auch schon ein paar Mal ausprobiert, aber es funktioniert halt nicht so richtig, also es tut mir weh. Er hat den Wunsch an dich herangetragen und du möchtest es eigentlich nicht machen und hast es bisher ihm so zuliebe versucht, das Ganze, oder möchtest du es eigentlich auch ganz gerne mal ausprobieren? Also wir haben es schon mal ausprobiert und es hat einmal so halb geklappt, aber es tut mir halt einfach zu weh. Also ich habe es mal von ein paar Freundinnen gehört, die haben mir das erzählt und bei denen hätte das so alles so super geklappt. Und hast du dir denn von den Freundinnen auch so ein paar Tipps gegeben, wie man das vielleicht macht mit ein bisschen Creme oder Gel oder irgend sowas? Ja, ja. Das schon. Also das macht ja auch mit den Hilfsmitteln. Ja, genau. Ja. Machen wir. Dennoch ist es nicht so dein Ding. Nee, also es funktioniert halt einfach nicht. Mhm. Ich würde es ihm zuliebe gerne machen, aber es funktioniert halt nicht. Ne? Und es tut mir ihm gegenüber irgendwie leid. Mhm. Es tut dir leid und es tut dir weh. Ja. Ne? Beides, auf jeden Fall. Mhm. Wie geht er jetzt damit um, dass du das so eigentlich nicht möchtest oder dass du sagst, ich habe da kein gutes Gefühl bei? Na, also, ich sag mal so, ich sag, komm, wir probieren es aus, wenn er mich drauf anhaut und dann machen wir es auch. Nur sobald ich sag halt, nee, komm, stopp, hör auf, es tut weh, dann hört er auch auf. Also ist er halt immer ein bisschen enttäuscht, aber er akzeptiert es dann halt, ne? Ja. Nur, also, ich glaube, wenn du jetzt erstmal, wie lange seid ihr zusammen? Knapp 2 Jahre. 2 Jahre, wenn ihr schon einige Versuche unternommen habt, und die Versuche sind doch eher missglückt, ne? Könnte man ja sagen, dann lasst die Sache erstmal ein bisschen ruhen. Vielleicht kommen ja auch nochmal Zeiten, wo ihr das nochmal ein bisschen ausprobieren könnt, vielleicht, dass du dich auch noch mehr entspannen kannst dabei oder so. Aber ich würde es nicht auf Biegen und Brechen jetzt versuchen wollen, nur es ihm nett zu machen. Ich glaube, er kann auch darauf verzichten. So wild wird er nicht drauf sein. Oder? Ja, denke ich mal schon, ne? Also ich finde das Allerwichtigste, dass du dich da jetzt nicht unter Druck selbst setzt, nach dem Motto, ich muss es jetzt machen, ihm zuliebe und so, mach es nicht. Im Moment hast du keine gute Erfahrung damit gemacht und bist wahrscheinlich auch schon ein bisschen verkrampft dabei. Lass es erstmal sein. Kann man im halben Jahr oder in einem Jahr nochmal versuchen. Ja, werde ich wohl ausprobieren. Ja, genau. Also jetzt erstmal ein bisschen weg von dem Thema. Ja. Ne? Ja, und der wird dich auch lieb haben ohne Analsex. Ach, denke ich mal. Ja, siehst du. Ja. Ivana. Alles Gute. Gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Andreas. Halt, hier ist er. Andreas, 30 Jahre, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, mein Thema ist die Kampfhundeverordnung. Die Kampfhundeverordnung? Ja. Aha. Da geht mir der Deckel hoch, wenn ich das höre. Warum? Warum? Ja, mein Hund, ich habe einen Pitbull Stafford. Ich komme aus Hamburg, in der Nähe von Pinneberg. Und sind ziemlich viele sogenannte Kampfhunde. Die Bezeichnung gibt es eigentlich gar nicht, Kampfhunde. Die Medien machen diese Hunde zum Kampfhunden. Ach, jetzt sind es die Medien. Eine Weile waren es mal die Menschen, jetzt sind schon die Medien. Ja, nein, aber die Medien spielen das hoch, die machen das zu doll. Beißt ein Schäferhund ein Kind, steht's nicht drin. Beißt ein Pitbull ein Kind, steht's ganz groß drin. So, und mir geht das so den Hutdeckel hoch. Wenn ich mit meinem Hund durch die Stadt gehe, ich habe einen Pitbull Stafford, 1 Jahr, 7 Monate, ein unwahrscheinlich liebes Tier, wächst mit Kindern auf, von 3, 10 und 5 Jahren. Meine Tochter schläft mit ihm im Hundekorb, der Hund schläft bei ihr im Bett. Ein so tolles Familienverhältnis mit dem Tier. Andreas, das sind immer dieselben Geschichten. Immer die Hundehalter sagen immer, mein Hund ist wunderbar und er liebt alle. Und dann gibt es doch immer wieder diese schlimmen Unfälle, dass Menschen so... Ist richtig. Dass Menschen getötet werden von Hunden. Ich verstehe gar nicht die ganze Aufregung. Was ist denn so schlimm daran, wenn Hunde Maulkorbe tragen? Zu aller unserer Sicherheit. Ja, das ist das Thema. Der Maulkorb, der macht dem Hund die Nase kaputt. Ja, da muss, halt, muss man halt Maulkörper erfinden, ja, die es nicht machen. Aber lieber eine kaputte Nase beim Hund als ein totes Kind. Ne? Das ist richtig. Das mit dem türkischen Jungen in Hamburg, das tut mir auch sehr leid. Also ja, da haben wir wochenlang drüber diskutiert. Wir waren auch dran, den Hund wegzugeben. Aber ich habe mich gefragt, warum soll ich meinen Hund weggeben? Mhm. Warum? Das ist ja nicht mein Fehler gewesen. Das waren die Behörden in Hamburg, die in dem Moment nicht früh genug geschaltet haben. Aber ist es doch eigentlich ganz verständlich, dass alle müssen doch ein Interesse haben, eine optimale Sicherheit herzustellen. Und du musst doch auch verstehen, dass man das nicht so immer glauben kann, weil jeder Hundehalter sagt das. Ich kann das manchmal auch schon gar nicht mehr hören, dass sein Hund der tollste Hund der Welt ist. Und dann ist er es eben dann doch nicht. Weißt du? Ich glaube dir das in deinem Fall wirklich. Aber es kann um die Ecke schon ganz anders wieder sein. Und damit wir alle und damit auch die Hundehalter nicht diskriminiert werden, müsste man doch eigentlich zu so einem gemeinsamen Konsens kommen und sagen, okay, wir machen das jetzt so, damit alle Seiten beruhigt sind. Aber die Diskriminierung ist doch schon so weit, dass die Hunde, die sogenannten Kampfhunde, mit glühenden Zigaretten beschnipst werden. Mein Hund, der ist mit Kaugummi beschmiert worden. Die werden bespuckt, Tiere. Wenn ich den irgendwo in der Stadt anleine, wenn ich einkaufen gehe, komm raus, dann muss ich das Fell erstmal mit einem Taschentuch abputzen. Ja, das ist natürlich schlimm. So darf es natürlich auch wiederum nicht sein. Aber ich will dir mal von mir aus erzählen, ja, wenn ich einen Hundehalter sehe mit so einer Kampfmaschine, ja, jetzt wird dich wahrscheinlich das Wort Kampfmaschine schon wieder stören, aber es gibt nun mal halt eine ganze Menge Hunde, der wird mir mulmig, wenn ich die sehe. Ja, klar. Mir ist wohler, wenn ich denen begegne auf dem Bürgersteig, wenn der Hund einen Maulkorb hat, als wenn vielleicht nur so ein kleines Mädchen mit der Leine ohne Maulkorb mit dem Hund geht und dieses kleine Mädchen hat überhaupt gar keine Chance, diesen Hund festzuhalten. Das ist auch unverantwortlich, ein kleines Kind so ein Muskelpaket in die Hand zu drücken. Also ja, das es geht ja auch gar nicht um ein kleines Kind. Manch ein Erwachsener hätte ja seine Schwierigkeiten, so einen Hund zu halten. Ich fühle mich einfach sicherer und denke dann, okay, dann man muss einfach dafür sorgen, dass es dem Hund gut geht. Da stimme ich dir völlig zu. Na klar, was brauchen wir nicht diskutieren. Und dass dem Menschen aber auch gut geht. Und dass, dass so wenig wie möglich Unfälle passieren. Das ist doch unser aller Interesse. Ist richtig, aber hast du schon mal dich in die Lage von einem Hund versetzt, der einen Maulkorb aufhat? Mein Hund, der ist so orientierungslos, der haut mit dem Kopf überall vor. Ich habe einen Alugestell-Maulkorb, also so einen Eisenkorb vorne dran. Der rennt vor Bäumen, der rennt vor Laternen, der schabt mit dem Ding auf dem Boden. Aber ich bin nur kein Hundefahrer, aber kann man das nicht einem Hund auch beibringen? Oder kann man ihn auch nicht sanft daran gewöhnen? Gut, weißt du, ich sehe einfach, weißt du, Andreas, ich sehe einfach nur diese schrecklichen Bilder der letzten Zeit, habe ich vor Augen. Mir ist schlecht geworden, wo ich das gesehen habe. Die alte Frau, die Kinder. Und es passieren ja ständig Sachen, wo Leute nicht gerade zu Tode kommen, aber schwerst verletzt werden. Im Moment ist es nicht das große Thema, das steht ja nur auf Seite 4 in den Zeitungen. Genau, aber es war auf Seite 1. Ja, aber das hat doch den Vorteil auch, dass da ein Denkprozess in Gang gekommen ist. Seitdem. Nein, ich will dir wirklich sagen, wenn ich durch den Kölner Stadtwald gehe, seitdem dieses Thema so hochgekocht ist, sehe ich keine freilaufenden, gefährlichen Hunde mehr. Früher dachte ich manchmal, komm, du kannst hier gar nicht mehr gehen. Es ist etwas in Gang gekommen. Das finde ich eigentlich schon mal ganz gut, obwohl ich deine Argumentation natürlich auch verstehe als Hundehalter. Aber mein Anliegen wäre ja halt, dass man da irgendwie zueinander kommt. Weil ja, aber hier passiert nichts. Hier passiert einfach nichts. Wofür zahle ich denn Hundesteuer? Es wurde immer gesagt, ein Eignungstest. So. Hundeführerschein. Ein Hundeführerschein, gut. Dann wird ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Mhm. Gut. Ist in Ordnung. Ich bin vorbestraft. Entweder kommt der Hund weg oder er kommt nicht weg. Mhm. Ich habe nur mal Scheiße gebaut früher, aber das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Ich zahle Hundesteuer und habe doch auch dann Recht zu sagen, ich möchte jetzt mit meinem Hund einen Eignungstest machen. Mhm. Wofür zahle ich die Hundesteuer? Man kann doch sowas entwerfen, oder nicht? Mhm. Der Steuerzahler, der zahlt so viel Geld für Gott und die Welt. Mhm. Also, aber für so Tiere wird nichts gemacht momentan. Mhm. Jeder bestimmt so einen Hund. Kampfhund, Pitbull, das sind Maschinen. Und mein Nachbar auch, der sagt hier, deine Krücke werde ich vergiften. Ich schmeiß was genau für einen Hund hast du? Ein Pitbull Staffords. Wieso hast du dir überhaupt so einen Hund angeschafft? Ich habe mehrere Hunde gehabt. Mhm. Ein Mischling, der ist gestorben, Altersschwäche. Mhm. Dann haben wir uns einen Bull Terrier geholt, das ist ein sogenannter Schweinehund. Mhm. So, der kam mit den Kindern nicht klar. Mhm. Aber auch schon im Welpenalter haben wir gesehen, dieses aggressive Spielen. Mhm. Da haben wir den Hund wieder weggeschafft. Mhm. Dann haben wir ziemlich lange Zeit gar keinen Hund gehabt. Und dann haben wir uns wieder eingeholt wegen den Kindern. Mhm. So, und dann haben wir uns für diese Rasse entschieden. Aber könnte man da gerade für Kinder nicht sich für einen ganz anderen, vielleicht ganz harmlosen Hund entscheiden? Sag mir ein Beispiel. Golden Retriever hat doch vor 2 Jahren zwei Kinder totgebissen. Mhm. Oder einen Schäferhund. Die sind, in jedem Hund steckt doch das wilde Tier. Gut, aber es gibt natürlich nur wirklich graduelle Unterschiede von auch kleineren Hunden, wo es nun nicht so gefährlich ist und wo es keine Todbeißungen gab in den letzten Zeiten. Also man kann ja nur wirklich nicht alle Hunde über einen Kamm scheren. Aber wenn ich ein Hund fängt bei mir ab einer Größe an, ein bisschen höher, wie sagen wir mal so groß wie ein Schäferhund, und bevor ich mir so einen Muschilecker da hole, wie so die kleinen Omis, die immer auf dem Arm haben mit ihrem Strickjäckchen, nee, dann ich habe ja manchmal auch den Eindruck, dass Hundehalter, die solche Muskelpakete da haben, auch ein bisschen was signalisieren wollen nach außen. Nee, das ist auch so ein, meiner so ein, ist ja gar nicht so muskulös. Mhm. Meiner ist total, im Gegenteil, meiner sieht aus wie ein Dalmatiner. Mhm. Er ist weiß, hat gefleckte schwarze Punkte, ist aber halt ein Mischling zwischen Pitbull und Stafford. Mhm. So, jetzt ist viel Jammerei da. Die Hundebesitzer fühlen sich, laufen schon, was ich unglaublich fand übrigens, mit Judensternen in Berlin herum. Ja. Nein, nicht ja. Komm, haben die aber auch gemacht. Ja, nein, da hört der Spaß von mir wirklich auf. Ist ein dummes Beispiel gewesen. Nein, das ist ein völlig, völlig indiskutables Beispiel. Ja, das war also bei aller Empörung, die Hundehalter haben können. Man klebt keinen Judenstern an Hunde. Das macht man nicht. Das Punkt. Da wird gar nicht diskutiert. So, also bei allem Respekt, dass Hundehalter sich jetzt halt auch ärgern und diskriminiert fühlen. Was wäre jetzt dein Vorschlag, was könnte man machen? Ja, dass jede Stadt oder jeder Kreis endlich mal diese Hundeführerscheine einführt, für einen normalen Preis, natürlich nicht umsonst, dass der Hundebesitzer das auch zahlen soll. Mhm. Ich bin ja auch bereit, 300 Mark dafür zu bezahlen, dass endlich so ein Wesenstest rauskommt, wo ich meinem Hund diese Qual mit diesem blöden Maulkorb erspare. Und vor allen Dingen, dass es auch überall gleichgeschaltet ist, ne? Ja. Dass man nicht in Hamburg anders vorgeht als in München oder so. Ursprünglich komme ich ja aus Remscheid und mich hat es nach dem Norden verschlagen, weil ich beim Bund war, aber ich weiß, dass es in Nordrhein-Westfalen ganz anders abgeht, wie hier oben bei uns in Schleswig-Holstein. Und so dürfte es eigentlich nicht sein. Es müsste eine bundeseinheitliche Regelung geben. Das ist es. Ja. Heute bin ich aus dem Auto gestiegen, nur ganz kurz zur Bank gegangen, das waren nicht mal 2 Minuten, der Maulkorb, der hing bei meinem Hund runter, also unter der Schnauze, und schon kam einer vom Ordnungsamt, hält mir seinen Ausweis hin, entweder Maulkorb oder Geldstrafe. Ja, also was den Eignungstest anbelangt, bin ich deiner Auffassung, oder ich bin, was den Maulkorb betrifft, ganz anderer Auffassung. Ich bin froh, dass es die Maulkörbe gibt. Aber da können wir wahrscheinlich 3 Stunden dort uns drüber unterhalten. Da können wir lange diskutieren, weil... Ja. Nee, aber ich finde, dass man da echt mal was machen muss. Also, es wird so viel getan für Gott und die Welt. Es werden Lampen oder Ampelanlagen gebaut, wo überhaupt keine notwendig sind. Also jeder sagt das natürlich. Jeder Betroffene sagt, wird so viel Geld ausgegeben für das und das. Und dann sagt der andere wieder das und das. So sind wir Menschen nun mal. Aber es muss eine bessere Lösung her. Das sehe ich wiederum, da sind wir uns ganz, ganz einig. Das ist in Ordnung. Deine Meinungsäußerung war das. Danke für deinen Anruf. Bitte? Alles klar, mach weiter so. Ja, tschüss Andreas. Okay, tschüss. Jetzt habe ich Steve hier. Hallo Steve. Hallo Domian. 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Weshalb ich anrufe, ich möchte mit meiner Freundin in einen Swingerclub gehen. Ja. Und habe sie da auch schon angesprochen drauf. Aber irgendwie kommt es nicht so ganz bei ihr an. Also sie traut sich da auch nicht so richtig, so mitzugehen oder so. Mhm. Also das Mitzugehen, ich selber war noch nie da. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? 6 Jahre. 6 Jahre schon? Ja, ja. Und warum willst du jetzt in einen Singleclub? Hast du keinen Bock mehr, nur allein mit der Freundin? Nee, gar nicht. Also mir kommt gar nicht auf Partnertausch oder so drauf an. Das will ich eigentlich gar nicht. Sondern? Ich möchte einfach nur mal so ich habe ein paar Berichte so im Internet drüber gelesen. Mhm. Und stellen mir eigentlich die Atmosphäre ziemlich erotisierend vor, prickelnd. Oder man kann in die Sauna sitzen, man kann schön gemütlich essen, sich mit Leuten unterhalten. Und es ist einfach... Also ich stelle es mir ganz besonders erotisch vor. Also du möchtest, du bist gar nicht auf Gruppensex aus? Nee, gar nicht. Partnertausch und sowas, und du bist also nur da sein? Nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte meine Freundin jemand anlangen. Ich möchte dann nicht mit einer anderen Frau oder so, das will ich alles gar nicht. Möchtest du denn mit deiner Freundin vor den anderen da Sex haben? Vielleicht nicht unbedingt vor den anderen. Ich meine, wenn sie es ergibt, bin ich schon offen dafür. Mhm. Nur kann schon sein, dass wir dann auch vielleicht irgend so eine ruhige Ecke suchen oder irgendwo abschließen kann. Mhm. Also du willst ganz behutsam an die Sache rangehen. Ja, ja, auf jeden Fall, ganz klar. Weiß sie das, dass du so behutsam rangehen willst? Oder? Ja, also ich habe es schon geschildert. Ich habe ja auch gesagt, es kommt eigentlich nicht darauf an, dass wir da Sex haben oder Partnertausch ist eh ausgeschlossen, habe ich dir gesagt. ganz klar. Und wenn man nochmal hingeht, erstmal, und man macht einen gemütlichen Abend, man isst schön was, man geht in die Sauna oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, es braucht Zeit. Und bei mir ist es mittlerweile so, ich steige mich jetzt da schon so rein, dass ich schon jeden Samstag hoffe, dass ich sage, komm, jetzt fahren wir mal, aber das wird nie, das kommt nie von allein. Das ist, würde sie dich denn auch alleine fahren lassen? Sie hat mal gesagt, ja, geh doch mal allein, aber das, zum, hat sie gesagt? Will ich gar nicht, ja, wobei, ich denke, sie erwartet dann schon ein Nein oder so, also, sie bietet es mir zwar an, wenn ich aber... Andererseits wäre es vielleicht ja gar nicht so eine schlechte Methode, wenn du einmal mal alleine hingehen würdest, könntest du ihr ja noch konkreter erzählen, was los ist. So ist wahrscheinlich auch eine große Hemmschwelle für sie da. Ja, aber ich glaube, dann wird wieder ein bisschen die Eifersucht ins Spiel kommen. Bei ihr? Bei ihr, ja, ja, denke ich schon, ja, weil die Angst ist dann vielleicht doch irgendwo im Hinterkopf, dass... Dass du dann doch was machst, ja, da und ja, nicht nur guckst und... Ja. Genau, richtig, ja. Ist denn eure Sexualität, so wie sie bei euch stattfindet, für dich, für euch noch befriedigend und aufregend und schön? Ja, sehr, würde ich schon sagen, sehr. Also, es ist auch so, über die Jahre, wo wir zusammen sind, hat sich natürlich in der Sexualität auch viel getan. Man, man geht viel offener miteinander um und alles. Das ist also ganz klar... Das wäre für dich einfach nur so ein nettes Beiwerk, ja, so ein genau, kleiner I-Punkt aufs Leben. Genau. Und mein Problem ist einfach, wie gesagt, ich freue mich schon auf jeden Samstag. Ja. Du ziehst jetzt, ne? Du bist quasi an der Leine und willst da raus. Und ich steigere mich da. Ja, rein. Ist natürlich jetzt die Frage, immer das Gleiche bei solchen Sachen. Man kann den Partner zu etwas nicht zwingen. Man kann ihn nicht zwingen, man kann ihn auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Klar. Andererseits sind, finde ich, so deine Optionen ja auch schon mal sehr, sehr harmlos und sehr annehmbar. Das heißt, du willst ja dann mit deiner Freundin zusammen da nur sitzen, du wirst keinen Partnertausch machen, keinen Gruppensex und so weiter. Das müsste sie ja schon ein bisschen beruhigen. Wie steht sie denn so ganz grundsätzlich der Sache gegenüber? Welche Bedenken äußert sie, welche Gegenargumente? Sagt sie denn was? Ich glaube, es ist einfach nur momentan die Angst, also... Sie sagt auch jetzt nicht, dass sie gegen irgendwas dagegen hätte. Also wie gesagt, wir sind da schon ziemlich offen. Also sie ist nicht so eine ganz rigorose Gegnerin, dass sie sagt, nee, bleib mir weg mit nicht, sowas. Ne? Das nicht, aber ich glaube, es ist einfach, so wie es mir auch gehen wird. Ich glaube, wenn ich vor so einem Club irgendwo vor der Tür stehe und dann der Schritt kommt, klingel ich jetzt oder klopfe ich jetzt, wie auch immer. Wie lange ist denn jetzt dieses Thema schon bei euch Thema? Gute Frage. Ich würde... Also bei mir, in meinem Geist, ohne dass ich es angesprochen habe, denke ich schon über ein Jahr drüber nach. Und wann hast du es angesprochen? Und angesprochen habe ich es so vor einem Monat, würde ich sagen. Ach. Ja, weil es noch nicht so lange. Aber Steve, dann musst du aber wirklich noch ein bisschen Zeit geben. Ja, das ist klar. Jetzt, nörgel nicht an jedem Wochenende, ich will jetzt da hingehen. Lass mal den Mädel noch ein bisschen Raum und Zeit. Ja. Weil sie hat sich ja wirklich jetzt nicht ganz rigoros dagegen geäußert. Nee, das nicht. Denn sie spielt ja offensichtlich auch mit dem Gedanken. Vielleicht ist es einfach nur so ein bisschen Angst und eine Hemmschwelle für sie. Ja, ja. Jetzt kannst du ja ab und zu dieses nochmal, immer wieder so, steht der Tropfen, hüllt den Stein, ne? Immer wieder mal so thematisieren und lass sie erstmal so die nächsten Wochen in Ruhe mit dem konkreten Vorhaben da hingehen zu wollen. Das wird, glaube ich, auch besser. Ich glaube, ich habe sie in letzter Zeit ziemlich viel damit genervt, dass ich jeden Tag angesprochen habe. Ja, nein. Vielleicht zu 4 Wochen. Vielleicht werdet ihr Mitte, Ende Januar schon euren ersten Ausflug dahin machen. Ja, dabei. Also lass sie erstmal ein bisschen in Ruhe. Gut. Was wäre denn, die Schlussfrage noch an dich, die Sendung ist gleich vorbei, so in deinen ganz geheimen Wünschen, würdest du schon später vielleicht irgendwann, wenn man sich daran gewöhnt hat, doch auch ein bisschen mehr machen wollen, da? Nee, mache ich mir ehrlich gesagt nicht mal Gedanken drüber. Ne? Ah ja, erstmal gucken, was so abgeht und was da los ist. Okay. Also das Mädel in Ruhe lassen. Alles klar, ich bedanke mich, Domian. Alles Gute, Steve. Bis Steve. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Technik, Markus Liebetanz. Morgen haben wir eine Themensendung und das Thema morgen ist ein prominenter Gast. Der prominente Gast heißt Dirk Bach. Dirk Bach wird eine Stunde hier neben mir sitzen und sich mit mir unterhalten und mit euch unterhalten. Ihr könnt hier anrufen und Dirk Bach alles Mögliche und alles Unmögliche fragen. Das, was euch interessiert und was ihr ihn vielleicht, wenn ihr Fans von Dirk Bach seid, was euch schon immer an Dirk Bach interessiert hat. Er wird Rede und Auskunft geben hier bei mir. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. Unsere Leitungen sind dann geschaltet und wir sind pünktlich im Radio morgen 1 live, 1 Uhr und pünktlich im Fernsehen, 1 Uhr WDR-Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich sehr auf morgen, auf die Sendung. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Ciao.